Will you come play with me? Please. I don't want to be alone. We can play forever and ever. Bitte hörst du es auf, oder bin ich verrückt, gegen die Venen drück. Fühle mich so leer, so blass, so verdammt schwarz-weiß. Raum und Zeit. Schlage den Kopf gegen die Wand, blutiges Loch. Einsamkeit ist der Schlüssel zum Glück, doch ich höre die Stimmen. Bin ich verrückt? Kopfschmerzen. Stich im Herz, wenn ich meinen Kopf versuche, unter Wasser zu halten. Ich reiße mir meine Nägel heraus, meine Haut ist blutig und taub. Nachdem ich den schneeweißen Engel geküsst und nur ihm vertraut habe, er flüstert mir zärtlich ins Ohr, lass das Blut den Schnee verfärben. Wir sind nur vergängliche Wesen, bist du bereit zu sterben? Nimm meine Hand, folge mir, du bist nichts wert. Möchte nicht alleine sein und folge mir, gehorche mir. Ich zucke am Boden, meine Haut wird blau. Ich röchle zaghaft, dann lächle ich, umarme den Tod wie ein verlorenen Vater. Das ist der Tod, eine bessere Zukunft für dich. Bist du vergessen worden, wurdest du verletzt? Nimm das Messer und schneide dein Gesicht auf. Du bist nur eine Maskerade, gib zu leben auf. Das ist der Tod, eine bessere Zukunft für dich. Bist du vergessen worden, wurdest du verletzt? In deiner Rüstung bist du geschützt vor dem ganzen Hass, aber nicht vor dem Giftgas. Massenmord im Akkord, jede Pflanze, jedes Tier hat Angst vor dem Mensch, das stärkste Monster von allen, das jedes Wesen bekämpft. Flüsse aus Blut und Engel mit brennenden Flügeln, mit Hücken Außenseiter, das Abschlachten geht weiter. Totenköpfe zieren unseren ewigen Weg, ewiger Weg aus Leichenteilen, Apokalypse, Satans Gebet. Das ist der Tod, eine bessere Zukunft für dich. Bist du vergessen worden, wurdest du verletzt? Nimm das Messer und schneide dein Gesicht auf.